Bundesagentur für Arbeit, guten Tag, Sie sprechen mit Frau Raschke. Gestern war ich beim Arbeitsamt, nicht weil ich will, sondern weil ich soll. Die ganze Scheiße macht mich noch krank. Weil ich ja nicht die Stadt.